fest in meiner Hand, mit dem Rücken an der Wand. An der Wand. Ich geb dir an mir die Schuld, hab das alles nie gewollt. Du lässt mir leider keine Wahl. Das ist jetzt das letzte Mal. Das letzte Mal. Ich verfolg mich nicht, die Welt ist glücklich ohne dich. Was du wolltest, ist krepiert. Ich bin das, was jetzt passiert. Was jetzt passiert. Kalter Schweiß auf deiner Stirn. Du kannst mich jetzt schreien hören. Gleich führe ich alles auf.